Baby nicht da. Michelle. Minusmacher. Matt Vane müsste da sein. Ist auch dein zweites Mal in der Gilde, ne? Was jetzt? Ich glaube, du bist das zweite Mal in User der Gilde. Nee, ist das erste Mal. Dann gab es jemanden auf dem anderen Server, der auch so hieß. Der Nektos kriegt ihn in. Niederlehn nicht erschienen. Was geht euch durch den Kopf? Ninja ist schon wieder nicht gekommen. Schmeiße ich direkt raus. Das ist das zweite Mal definitiv in der Gilde. Habe ich auch angemerkt. Ninja? Weil ja, ich denke, dass er nicht da ist. Weil es ist ein Ninja. Oh Gott. Ich also Ninja war zweimal nicht da, ist aus der Gilde geflogen. Ihr habt ihn vor ein paar Tagen wieder aufgenommen. Ich habe ihm geschrieben, kommst du ab jetzt zu den Raids? Ja, tue ich. Wer ist nicht gekommen? Ninja. Tja, dann. Und da in der Post drin steht, dass man im Teamspeak sein soll, interessiert es auch nicht. Aber ich wusste ja nicht, dass um 58 der Invite dann noch nicht durch ist. Daher lesen lernen. So, es gibt für Impal eine zweite Möglichkeit, jetzt den Invite anzunehmen. Vortex kriegt einen Invite. Vortex lehnt ab. Vortex hat keine Gilde mehr. Impal hat dann auch keine Gilde mehr. Xenrak wird runtergestuft. Xeslora kriegt Invite. Xeslora ist dazugekommen. Xandark nicht erschienen. User entered your channel. Xyx auch nicht erschienen, das ist das zweite Mal. Zuli ist da. Der ist doch in Reha. Und der Zwonko bekommt einen Invite. User entered your channel. Ich gehe auf den nächsten Server. Nabend. Nabend? Hallo. Guck mal auf Tacho. Ja, ja gut. Was für ein Abend, ich bin gerade erst aufgestanden. User entered your channel. Okay. Also es nicht alles gibt. Dann gucken wir hier auf den Server. Du kannst übrigens. Na, du weißt ja, welche Server. Von welchen Servern du meinen Char rausnehmen kannst, ne? Was für nicht auch Garrosch und Ecke. Okay. So, hier müsste da sein der Celtec. Celtec ist wieder nicht zum Raid da. Schreib dir bitte auf, es gibt ein Gespräch zwischen dir, MAJ und dem Celtec über seine Offizierspflichten und auch darüber, dass man zum Race erscheinen hat. Letzte Woche nicht da, diese Woche nicht da. Passiert das die nächsten Wochen wieder, fliegt er raus. Ja? Egal ob Offi oder nicht. Das sind so Dinge, die gehen mir tierisch auf den Sack. So, Anuranex war noch nicht eingeplant. Dovid war eingeplant, ist nicht erschienen. Das gleiche gilt für Gypsy. So, und auch für Helmström. Und Yazira. Lighthope ist da. Lighthope kriegt einen Invite. Hat angenommen. Dass ich das mal erleben darf, ein Schattenpriester. Lucy ist nicht da. Runtergestuft. Muforion nicht da. Runtergestuft. Rache nicht da. Runtergestuft. Sakrosant nicht da. Also ganz ehrlich, der ist eingeplant gewesen zum Raid. Und da mir dieser Typ so auf den Sack geht, wie seit 10 Jahren keiner mehr in der Gilde, hat er keine mehr. Ich habe in In all den Jahren, in denen ich diese Gilde leite, in diesen 14,5 Jahren WoW, kann ich an einer Hand abzählen, wie viele Leute so dumm waren wie der. Ich hätte auch mein Veto eingelegt gegen diesen Offizier. Wenn er das hätte machen wollen, hätte ich gesagt, entweder wird er Offi und ich gehe, oder ne? Wie darf ich helfen? Und das ist selten, dass ich über jemanden sage, dass er richtig dumm ist. Aber glaubt mir, ich habe dieses Teamspeak gemieden wie die Pest. Ja. Was hat er so gemacht, wenn ich fragen darf? Jeden Scheiß ungefähr 5000 Mal erfragt. Du hast es ihm erklärt, er hat noch 5000 Mal nachgefragt. Dann hast es ihm nochmal erklärt, er hat wieder und wieder und wieder und wieder und wieder und wieder und wieder. Dass ich ihm nicht erklären musste, was eine W-Taste ist, war alles. Das ist leider nicht übertrieben. Das klingt grenzwertig. Na, immerhin, dann hast du eine Erklärung erspart. Ja, ich habe mir vor allen Dingen jetzt sehr viel erspart, indem ich ihn rausgeschmissen habe. Ist ihn nicht noch zu bannen. Hoffentlich bittet er nicht um eine Erklärung dafür. Danke für die Erinnerung. Ich banne den schnell. Stimmt, ich habe den auch noch auf der Liste. Sollte ich ändern. So. So, dann können wir auf dem Server auch noch den Invite machen. Hier müsste da sein der Erledus. Und der Leitmeri, den habe ich schon. Aber Heidelbeere, ne? So, Ardokai wieder nicht zum Raid erschienen. Diesmal reicht's mir. Kick. So, dann können wir weitermachen. Almotar kriegt einen Invite. Antroxos nicht da runtergestuft. Es sind viele Leute gerade dabei, die unter einer Stunde online waren. Die werden hinterher garantiert sagen, ja, aber ich war doch da. Aber sie waren nicht im Teamspeak und es steht in der Post. Bagul runtergestuft. Beetlejuice runtergestuft. Cardock runtergestuft. Salem kriegt einen Invite. Cesseria QT nicht erschienen. Es ist einer mit QT hinten. Ich kann ihn endlich rausschmeißen. Cleave Skills war noch nicht eingeplant. Comverio ist nicht erschienen, runtergestuft. Crazen kriegt einen Invite. Dann genommen. Gut. Docs nicht erschienen, runtergestuft. Donnert das gleiche. Donrain auch. Also wenn wir noch einen Tank bräuchten, ich denke, ich hätte noch einen, zur Not. Wir gehen ausschließlich mit Leuten raiden, die mit ihrem Charakter in der Gilde sind und auch zukünftig mit uns mitgehen wollen. Sollten wir keine zwei Tanks haben, gibt es eine Ersatzaufgabe und keinen Raid. Alles klar. Das ist grundsätzlich bei uns so, weil wir einfach keinen Bock haben auf irgendein Gefrickel. Emily nicht erschienen, runtergestuft. Fire Justice, nicht erschienen, runtergestuft. Galiatus, sorry fürs falsche Aussprechen, kriegt ein Inf. Hat angenommen. Schön. Heftiger Nico hatte abgesagt. Hellcourt ist da. Aber er gehört zu einer Gruppe. Und tschüss, Hellcourt. Hubilin, nicht erschienen, der hat allerdings mir eine Absagepost geschrieben. Kalinda nicht gekommen, runtergestuft. Kyrissi ist da, kriegt ein Inf. Lorifis kriegt ein Inf. Angenommen. Memebart zweite Mal nicht Kick. Nutzeflick zweite Mal nicht Kick. Nym hat abgesagt. Otten. Von Otten habe ich eine Post. Gucken wir mal. Von dem habe ich eine Post bekommen, er wäre beruflich extrem eingebunden, deswegen wäre es immer fraglich, ob er zu Raids käme. Ich habe ihm geschrieben, du bist in eine Raid-Gilde gekommen, also müssen die Lebensumstände zu den Raid-Zeiten passen, sonst geht man nicht in die Raid-Gilde. Er hat gesagt, er wäre Sonntag da. Es ist Sonntag, er ist nicht da, er hat keine Gilde mehr. Perox kriegt einen Inf. Peter DK kriegt einen Inf. Hat angenommen. Bei Perox müsst ihr mir noch Bescheid sagen, ja? Perox lehnt sogar ab. Dann ist Perox, weil er im Alter aktuell ist, auch nicht mehr in der Gilde. Red Palo, zweite Mal nicht da, Kick. Satan Nolus hat, glaube ich, noch keinen Raid. Schneemann, zweite Mal nicht da, Kick. Da müssen wir dann aber auch noch seine Kumpels rauswerfen. Weißt du zufällig, wie der zweite Kumpel heißt, MJ? Ich habe nämlich gerade leider zu schnell geklickt. Sparks war der eine von Schneemann. Und der zweite? Muss Facebook zurück schauen. Doodles, bitte dein Mikrofon muten. Kann derjenige das mit dem Tippen und so? Das wäre echt total lieb, wenn er das machen könnte, ohne die Taste zu drücken, fürs Reden. User entered your channel. Danke sehr. So, und demnächst lade ich auch nur noch die Leute ein, die tatsächlich hier sind. Im Teamspeak. Und nicht die online sind und da auf den Invite warten. Shinora nicht gekommen, runtergestuft. Takari Otis hat Bescheid gegeben. Terestira hat einen Inf. Hat angenommen. Terry nicht gekommen, runtergestuft. Vulcanos nicht gekommen. MJ, unentschuldigtes Nichtkommen zum Raid von Vulcanos, von einem unserer Stammis. Führst du bitte ein Gespräch mit ihm, wenn er dann wieder da ist? Danke. Ja. Füviel ist noch nicht eingeplant und Zavis ist nicht erschienen. Runtergestuft. So. Dann letztes Ding. Wir treffen uns dann jetzt an dem Landeplatz. Und dort gibt es einen Equip-Check. Ja. Zome kriegt noch einen Invite. Okay. Das geht sicher dann doch noch aus. Der hat noch keinen Raid. Der kann nicht. Der wird runtergestuft. Der ist auch nicht gekommen. Der hat auch einen Invite bekommen und dann, der hat noch keinen Raid. So. Die Bulla gehört bereits zu einer Gruppe, dann soll er da auch bleiben. Zwonko, warum Lull? Nur so. ihr könnt ja gerne gerade den dementsprechenden Spaß haben, aber Gunford habe ich noch nicht eingeplant gehabt, ne? Dein Bruder. So. Alles gut so. Ja, ich höre es mir nur an. Es war mir auch gesagt worden, das Equip wird noch gar nicht passen und so. Von daher. Alles so, gut. Schreibst du nochmal, dass die Leute aufs Teamspeak kommen, weil ich werde jetzt anfangen und die Leute, die dann beim Equipment-Check nicht im Teamspeak sind, nehme ich auch grundsätzlich schon mal nicht mit. Wie viel was für ein Item-Level braucht man eigentlich? Geht nicht um Items, ums Item-Level, geht um mehr, kriegst du gleich mit. MJ, gibst du mir ein Lied? Moment. Passt. Danke. So, schieben wir mal eben zusammen. So. Dann gucken wir mal. Der Assassin hat alles. Check. Gucken wir uns Jengesira an. Hey, auch fertig. Schön. Gucken wir uns einen Peter an. Oh, Peter 251 equipped ist, glaube ich, nicht das, was du, willst, oder? Wie bitte? 251? Richtig, bei mir steht, du wärst 251 equipped. Ja, sag mir mal bitte, wie hoch du wirklich bist. 925. Ich habe 9. Ja, 924. Weil hier scheint er irgendwie einen Rechenfehler zu haben. Der nimmt nämlich deine Waffe als 0. Mhm. Ja, die ist 933 erst. Aber deutlich höher. Ja, okay, passiert. Gucken wir uns Aviti an. Ist Aviti im Teamspeak? Push-to-talk ist hier Pflicht. Lieber Aviti, du hast keine Halsverzauberung. Du hast keine Rückenverzauberung. Deine Ringe sind auch nicht verzaubert. Ich wünsche dir ein schönes Wochenende. Und letzte Woche bist du nicht gekommen. Dieses Wochenende kommst du und bist nicht vorbereitet. Du machst die nicht, Xantarius. Ich nehme dich heute nicht mit, weil du dich nicht vorbereitet hast. Nächste Woche, Samstag und Sonntag hast du Raid und da kommst du bitte gesockelt, verzaubert, mit all dem, was in der Post steht. Ja, Aviti? Gut. User disconnected from your channel. So, dann können wir weitermachen mit Duddles. Keine Halsverzauberung, keine Rückenverzauberung, keine Ringenverzauberung. Warum? Duddles. Vergessen? Ja, da hast leider das Wochenende keinen Raid. Nächste Woche bist du bitte fertig, gesockelt, verzaubert. Das sind Standardsachen. Zur Arbeit gehst du auch in Arbeitskleidung und zum Sport bringst du deine Sportklamotten mit. Und hier bringt man seine Ausrüstung mit und die ist gepflegt. Ja? Wäre schön, wenn du im Teamspeak antworten würdest, weil ich habe dich schon aus der Gruppe genommen. Der ist gerade raus. Also ist er wahrscheinlich auch aus der Gilde auf Blackmore, ja? Kann das einer bestätigen? Negativ. Ne, ist nicht da. Jetzt ist er aus. Jetzt ist er aus der Gilde, ja? Ja, aber sowas ist einfach nur asozial. Ne? Ich meine, wenn er schon Scheiße baut, dann kann er sich dafür entschuldigen und dann ist gut. Erlodus, check. Gale, check. Habedamisch, lieber Habedamisch, warum nichts verzaubert? Wir haben doch noch gesprochen. In der Post stand doch auch drin, geh ins Teamspeak, lass dir helfen, frag nach. Warum gehst du nicht ins TS und lässt dir helfen? Ja, sorry. Ja, für uns bedeutet das jetzt, wenn ich dich jetzt aus dem Raid nehme, dass nachher wir nur mit 25 statt mit 30 Mann unterwegs sein werden. Ja, das bedeutet für 4 DDs, dass wir dann kein Raid haben unter Umständen. Also, sorry ist ja gut, ist auch in Ordnung, aber warum hast du es denn nicht gemacht? Hab's vergessen, sorry. Ich kann meine Post nämlich demnächst auch sein lassen, die ich euch allen noch schicke. Das macht keine Gilde auf der ganzen weiten Welt, noch eine Post zu schicken, wo drin steht, denk an Sockelung und Verzauberung. Und du kriegst Hilfe im TS, wenn du doch bloß ankommst. Gucken wir uns Light Meryl an. Check. Nomo, check. Xantarius, check. Salen, check. Crazen, check. Dirty Sanchez, check. Galiatus, hey, ich hab's hingekriegt. Check. Kein Mann, keine Halsverzauberung und eine Ringverzauberung fehlt. Das heißt, die Halsverzauberung ist eine Mini-Verzauberung von Anno dazumal. Die Ringverzauberung habe ich schon hinzugefügt. Aber die Halsverzauberung? Oh ja, stimmt. Recht. Mhm. MJ, sagst du ihm kurz für Gebrechen, was da drauf kommt auf den Hals? Moment. Malte, Schaue. Sorry. Für Gebrechen? Jo. Was? Mal? Jetzt gucke ich mal lieber schnell selbst nach. Als Afri, erfahrener Soldat, kommt da drauf. 600 Meisterschaft sind das, weil Meisterschaft ist dein bester Wert. Danke. Crit ist zweiter Wert, Tempo dritter und deswegen ist mal der Clown nur die zweitbeste Lösung. Okay, weil das habe ich gelesen. So, machen wir weiter mit Kyrissi. Keine Halsverzauberung, kein Sockel im Hals. Ich tausche das alles aus, weil das ist für mich relativ low gear. Ich habe jetzt keine Lust, hier das ganze Gold zu verschwenden. Nur, dass deswegen hast du kein Raid. Ja, okay. In einen Raid geht man grundsätzlich gesockelt und verzaubert. Und wenn einem das zu viel ist, sag ich dir direkt, verlass bitte die Gilde bei. Okay. User disconnected from your channel. Sowas brauche ich gar nicht. Gucken wir uns einen Lighthope an. Lighthope, dir fehlt eine Halsverzauberung. Ist das Einzige, was dir fehlt, aber dir fehlt eine Halsverzauberung. Also da, da ist eine drauf. Meine Klau habe ich drauf. Ernsthaft? Ja, hat er drauf. Ah, okay, vorhin noch nicht, jetzt dann gemacht. Ja, habe ich gerade noch gemacht, ja. Juti, dann gucken wir uns den Lorifis an. Lorifis, Rückenverzauberung fehlt. Oder hast du noch mal... Machst du die bitte noch drauf? Also bei einer Sache sage ich dann immer, mach noch. Okay, mach ich drauf. Gut. Den haben wir als nächsten. Marlon, check. MJ, check. Mudvayne, check. Nektos, check. Popov, keine Halsverzauberung, keine. Hast nur eine kleine Rückenverzauberung drauf und kleine Ringverzauberung. Warum? Diese 200 war zu teuer, ich hab da das Gold noch nicht. Frage ich mal anders. Warum kommst du dann nicht, obwohl es in der Post steht, ins Teamspeak und sagst, hallo, ich habe ein Problem, ich habe nicht genügend Gold, ich möchte aber sehr gerne mitgehen am Wochenende. Wie sieht's aus? Könnt ihr mir helfen? Ja, das wäre eine Lösung, kann ich mir vormerken für das nächste Mal auf jeden Fall. Ja, weil du hast erst nächstes Mal Raid. Viel Spaß euch und viel Glück, ja. Ja, sorry. Danke. So, gucken wir weiter. Solfine hat alles. Terestira hat auch alles. Toxicator hat hoffentlich mitbekommen, worum es hier ging. Ja. Soll ich eben machen noch kurz weg? Ich wollte halt warten, dass du noch checken kannst. Naja, du weißt doch selber, du hast keine Halsverzauberung, du hast einen kleinen Sockel im Rücken, du hast eine kleine Verzauberung auf dem ersten Ring und eine kleine Verzauberung auf dem zweiten Ring. Warum? Naja, ich dachte, ich bin schon verzaubert und gesockelt, das reicht. Ja, bist du ja nicht. Bist du ja nicht. In der Post stand, lieber Raider, da du in einer Raid-Gilde bist, ist die Teilnahme obligatorisch. Es ist diesmal nur Sonntag um 16.45 Uhr Raid. Eine Absage lag nicht bis Mittwoch 18 Uhr vor. Sei bitte pünktlich im Teamspeak und auf dem Raid-Chart. Du brauchst Bigwigs Bossmods aktuell von Twitch TV. Große Verzauberung, 200er Sockel, Fläschchen und Tränke. Brauchst du Hilfe, komm in der Woche dafür ab 19 Uhr ins Teamspeak. Danke. Stand in der Post, die hast du bekommen. Also, wir sehen uns nächste Woche. Kleine Frage, DBM, geht das auch oder nicht? Nein, nehme ich nicht. Liegt da dran, ja, es liegt da dran. DBM ist ein schönes, geiles Programm, genauso wie BigWigs auch. Sie stören sich aber gegeneinander. Und weil das so ist, musst du dich für eins entscheiden. Ah, alles klar. Ja. Und das haben wir dann getan. Wir haben das genommen, was unser Raid-Leiter die ganzen Jahre genommen hat. So, Xaragot check. Seslora check. Zume check. Swanko check. Lighthope hat sich dann gerade verpisst. Dann hoffe ich, für ihn hat die Gilde verlassen, damit ich nicht noch umloggen muss. Aber man scheint ja nie irgendwelche Schattenpriester zu finden, auf die man sich verlassen könnte. Der Elidus ist offline. Nein, ich bin sofort wieder da. Ja, wieder im Ladestream. So, letzte Sache, die wir jetzt noch prüfen müssen, ist, ob er auch Bigwigs hat, ne? Also hoffe ich, dass jetzt tatsächlich dann noch alle an dem Punkt stehen und nicht noch irgendjemand irgendwo sich gerade was holt. Mein Ladescreen, sorry. Galliatus ist offline. vielleicht ist Big Wix aktivieren. Ja, aber ich finde es gerade dann einfach nicht okay, weil, ne? Man hatte genügend Zeit. Also, Xeslora hat gar keinen Bossmod. Ohne Bossmod nehme ich nicht mit. Weil ich werde nicht anfangen und euch die ganzen Countdowns etc. ansagen. Dazu bin ich nicht da. Genesira, du hast DBM erstens noch an und zweitens eine uralte BigWix-Version. Okay. Hol dir bitte die aktuelle auf Twitch. Habe Damisch, du hast DBM, bitte ausschalten und BigWix installieren. Solfine, du hast DBM, wir nutzen hier aber BigWix. Gale, das gleiche. Crazin, das gleiche. Galliatus, das gleiche. Somi, das gleiche. Veraltete Versionen haben davon Peter, Dirty Sanchez, Triax, Saragot, Xwonko. Man geht immer, bevor der Invite ist, nochmal auf Twitch, holt sich nochmal die neueste Version, loggt aus, loggt ein und ist dann fertig zum Invite. Das gehört alles dazu. Normalerweise heißt das nicht mitnehmen oder wenn man schon länger in der Gilde ist, kostet das 2,5k in die Gildenbank als Strafe. Was alles Zeitverzögerung ist. Macht hinne. Um 30 will ich los. Wer es um 30 nicht hat, fliegt. Macht hin. Schreibst du es bitte auch nochmal? Leitmerie, schreibst du es bitte auch nochmal? Ich bin gerade am Schreiben. Okay. Können wir nach direkt? Nö, wir bleiben hier so lange stehen, bis alle das haben. Die Raid-Zeit, die wir jetzt nicht gehen konnten, wird hinten dran gehangen. Wie lange geht eigentlich? Eigentlich bis 21 Uhr, aber jetzt geht dann bis 21:30. Okay, cool. Also meins müsste auf dem aktuellen Stand sein. Hattest du, nachdem du es aktualisiert hast, WoW komplett beendet? Noch nicht mal bis zum Einlog-Bildschirm, sondern ganz aus? Weil wenn nicht, gerade gesagt. Na, er sagte, seins müsste aktuell sein. Ja, meins müsste aktuell sein. Ich habe extra im Twitch geguckt und da steht, ich habe die aktuellste Version. Ich kann nochmal offline gehen, warte. Warte, ganz WoW beenden. Also ja, Big wird jetzt nur von den Dings runtergeladen, von solchen Addoms-Dings. Wo holt man das? Auf Twitch Client oder wie heißt das? Ja, Twitch es gibt einen Twitch Client. Deswegen stand das auch in der Post drin, dass man sich das Ding unbedingt da holen soll, weil. Wenn du es dir auf Buff holst, dann kriegst du eine Version von vor 5 Jahren oder so. Peter sollte jetzt aktuell sein. Also muss ich jetzt den Twitch-Client runterladen, um die neueste Version zu kriegen. Kannst du es auch so bei Twitch runterladen. Dann wo bist du das dann gefunden hast, das dauert einfach alles und deswegen... Hm. Na? Meistens Google BigWix und dann steht da direkt Twitch. Also die einfachste Lösung ist, ja, installier den Twitch-Client. Sonst hast du jede Woche den Mist. So, jetzt bin ich ja, wieder so, online. Stimmt. Jetzt sollte es passen. Jetzt hat er sie. Super, es fehlen danke. Jetzt noch Genesira, Saragot, Zwonko, Dirty Sanchez, Xelora, Crazy. Erledus, bist du dir sicher? Ja, das ist. Ich bin auch in den Twitch klein gegangen, hab da oben auf Webseite gedrückt bei BigWix Boss Mods und dann. Gut. Das ist auf jeden Fall, wenn man da drauf geht, ist das die aktuelle. Habedamus, dir fehlen dann noch in den Händen und in der Schulter jeweils ein Sockel. Und ich empfehle jedem, der Schmuckstücke hat, so wie sie Habedamisch anhat, sie baldmöglichst auszutauschen. Notfalls Argus, immer wieder die 650 Splitter, dass man vernünftigen Schmuck kriegt, weil der nützt einem im Raid relativ nix. Der ist für'n Arsch. Ja, so deutlich wollte ich es jetzt nicht sagen. Heutzutage muss man deutlich sein, entweder so oder so. Ja, aber ich glaube, es sind ja jetzt ein paar Leute hier von letzter Woche. Der Sophine zum Beispiel ist ja da. Und der kriegt ja auch mit, dass ich das diese Woche etwas anders mache. Und dazu gibt es auch gleich noch eine Erklärung, wenn es dann losgeht. So, ist Dirty Sanchez aktuell jetzt? Mache ich gleich, wenn alle wieder online sind, weil... Alles klar. Ja, ja, das klar, muss ich das nämlich jedes Mal wieder, auch Reload machen, weißt du? Kein Thema. Ja, so, bei mir sollte jetzt auch aktuell sein. Also bei mir steht im Moment noch bei Genesira, ich habe jetzt nur Reload gemacht, kein Bossmod. Das heißt, dann hast du nicht aktuell, also hast nicht eingeschaltet. Oder wenn du es per Hand runtergeladen hast, falsch entpackt oder in ein falsches Verzeichnis oder nicht die Unterverzeichnisse genommen, sondern nur das oberste oder irgendwie sowas. Aber hier steht, du hast gar keins. Gray und Wally musste ich aushaben, ne? Weil es uns lenken tut oder lenken könnte. Was auch immer mit anderen Add-ons ist, das müsst ihr selber entscheiden. Jetzt das im Moment geht's. Jetzt im Moment geht es wirklich darum, dass unser Tank Genesira tatsächlich auch Bigwigs eingeschaltet kriegt. Das ist der Grund, warum ich vorhin sagte, ja. Sagt einfach immer ja, wenn einer nach Twitch-Client fragt. Nehmt den Twitch-Client. Und das wäre Version 88 die neueste? Ja. Ja. Ah, ein Glück. Hab's geschafft. So, dann fehlen nur noch Genesira, Triax und Zwanko. So, dann einloggen. Jo, ich auch. Muss mal gucken gleich, ob ich's hab. So, in der Zwischenzeit, während wir das machen, erkläre ich euch schon mal. Letzte Woche waren so ein paar Kleinigkeiten hier in der Gilde, die das fast zum Überlaufen gebracht haben. Soll heißen. Die letzten drei Wochen sind so abgelaufen, dass wir sehr, sehr weit gekommen sind. Wir haben richtig gut Fortschritte gemacht, hatten ein tolles Team da stehen. User entered your channel. Und dann hat unser damaliger Raid-Leiter die Bosse nicht vorbereitet gehabt. Und es hat einen riesen Eklat gegeben. Und der hat uns, ich würde es mal so sagen, ein Drittel unseres Raid-Kaders gekostet. Darauf die Woche bin ich krank geworden. Und zwar richtig krank. Ich hätte eigentlich sogar ins Krankenhaus gemusst. Ich war überhaupt nicht in der Lage, mich auch nur ansatzweise zu bewegen. Und meine Offiziere haben dann den Raid zusammengepackt. Allerdings ohne Kontrolle, ohne irgendwas. Und das hat uns das zweite Drittel gekostet. Und letztes Wochenende, als ich dann zum Raid kam, habe ich gesäubert. Da habe ich wirklich, ich glaube, ich habe von 34, 35 Leuten, die da waren, 13 behalten und davon sind auch zwei gegangen. Weil ich, wie gesagt habe, es ist jetzt Ende im Gelände. Und dann habe ich zu meiner Gilde gesagt, das ist ein Neustart. Und genau den haben wir jetzt. Und deswegen gehen wir da auch ganz behutsam hinein und werden ganz behutsam miteinander die Bosse spielen und trotzdem davon ausgehen, dass jeder sich von euch die Bosse angeguckt hatte. Ihr werdet feststellen, dass da drei Tanks stehen. Das heißt, ich werde nach jedem Boss tauschen, wer jetzt tankt und welcher von den drei Tanks eben auf DD geht. Ja? Jeder Tank, jeder Heal braucht bei uns auch einen DD-Spec. Die, die es nicht haben, sollten sich das schon mal überlegen, dass sie es auch demnächst spielen können. Und deshalb, wir gehen dieses Wochenende auch nur am Sonntag. Ab nächster Woche ist wieder normales Programm. Und ich möchte als Zielsetzung nächstes Wochenende wieder dastehen, wo wir standen, nämlich, dass wir HC gehen können. Das bedeutet natürlich dann auch für euch, dass ihr euch ein bisschen anstrengen müsst. Mir ist klar, dass heute mehr Fehler passieren. Peter, dann fährst du nächste Woche 800, 900k. Man muss sich nur mal ein paar Tage hinsetzen, dann geht das. Kein Problem. Zumal du im Übrigen von den Wertigkeiten her nicht viel ändern musst. Du brauchst andere Schmuckstücke und die Waffe. Jo, ja, also ich habe auch ein DPS-Trinket und das sollte kein Problem sein. Aber ich habe kein Interface dafür eingerichtet und sonst was, deswegen, ne. Und deswegen spiele ich mit Standard-Interface. Wow. Und okay. Zwar immer. Auch in den 3 Jahren, wo ich eine sehr gute Gilde leiten musste, noch nebenbei. Und von daher. So, es sind jetzt alle da. Ich mache jetzt nochmal einen Reload. Ja, und gucken, ob alle das jetzt haben. Und ja, ist so. Dann würde ich vorschlagen, wir geben uns zum Raid. Vor dem Raid bitte die Leute, die noch irgendwo im Sturmwind standen, porten. Erlodus macht die Heiler-Ansagen. Ich erkläre euch kurz, was das bedeutet. Die großen Cooldowns, sprich Belebung, Totem der Heilungsflut, Totem der Geistverbindung, Gelassenheit, werden so gezogen, wenn Erlodus den Namen ruft, zieht ihr das. Ja? Die anderen Sachen könnt ihr nutzen, wie ihr wollt. Beim Thresh könnt ihr das auch nutzen, wie ihr wollt. Ansonsten wird es heute so sein, dass ich auf ein paar Sachen schaue. Die Tanks sprechen immer miteinander. Ja? Von ganz alleine, schon per Tippen, wie auch immer. Und sprechen sich ab. Und der liebe Leitmeril wird heute die hauptsächlichen Dinge leiten. Ansagen während des Raids. Weil, auch wenn unser Raid-Leiter aus dieser Gilde geflogen ist, Fire Shadow, ja, bedeutet das nicht automatisch, dass ich das wieder komplett übernehme. Jetzt frage ich mal Genesira, wie sieht das bei dir mit dem DD-Spec aus? Nicht ausgebaut, also überhaupt nicht. Ich habe bis jetzt nur Schutzsachen. Auch bei dir gilt das Gleiche. Du brauchst eigentlich ja als Tank ein gewisses Maß an Tempo und danach Meisterschaft und Vielseitigkeit. Und als DD brauchst du Tempo und Meisterschaft, ergo hol dir andere Schmuckstücke, mach die Waffe fertig, dann passt das. Ja? Okay. Es wird euch heute trotzdem passieren, dass ihr DD spielen müsst. Und wir werden über diesen Tag verteilt, wenn wir nicht weiterkommen, weil Leute zu wenig Movement haben oder weil Leute kein Damage fahren oder keine Heilung machen, werden wir den Raid auch verkleinern, bis hin zu 12 Leuten. Nur, dass dahinter dann keiner böse guckt. Ja, das kann auch dran liegen, dass man vielleicht das Gear nicht hat. Aber ich denke, die ersten Bosse können wir spielen. Portet ihr bitte erst noch die, die irgendwo im Sturmwind oder so standen? Ja, mach ich im Raid. Das machst du im Raid, okay, gut. Sonst haben die 2 Ladebildschirme. Dann hoffe ich, dass jetzt niemand reingegangen ist, der in irgendeiner Form eine ID hatte. Da liegt das Problem bei mir. Da müsste ich halt rausgehen, wie gesagt. Nö, müsstest nein, du nicht. Nein, das ist ja nicht das Problem. Das ist nicht das Problem. Nur hättest du zuallererst den Raid betreten, hätten wir jetzt deine ID, wir hätten rausgehen müssen, resetten müssen und neu reingehen müssen. Ach so, okay. So. Dann könnt ihr reinkommen. Weil bei mir die normal ID angezeigt wird, obwohl ich im Raid Fernando war. Was wird dir angezeigt? Mir wird Normal, also eine ID für Normal angezeigt, 2 von 11, aber ich habe da 2 Bosse in Red Thunder gemacht. Also wir stehen hier vom Trash zum ersten Boss. Jo, ich bin, glaube ich, auch einer der ersten, der reingegangen ist. Dann musst du noch mal rausgehen und wieder reingehen. Ich bin mit euch drin, also stehe ja nicht. Ja, dann sollte das ja funktionieren. Ja. So. Der Assassin Row hat die Bosse hier schon gespielt mit uns. Daher würde ich jetzt Folgendes vorschlagen wollen. Was die Tanks angeht. Die ersten 2 Bosse tankt Assassin Row mit... mit Peter. Yay. Marlon, jetzt soll es eigentlich losgehen. Ja, deswegen. Ich wollte vorher aber nichts verpassen, falls noch was war. Da wäre es besser gewesen, du wärst da gegangen. Okay. So, ich werde die Tanks nicht markieren an die Heiler, weil es gibt einen kleinen Bug. Du musst nämlich notfalls, wenn du die nicht runterstufen kannst, dann wieder rausschmeißen, neu einladen. Da habe ich jetzt dieses Späßchen keinen Bock. Deswegen, ihr werdet das ja sehen, dass Assassin und Peter jetzt die Tanks sind. Ne? Also soll ich schon mal der Trash anfangen? Es fehlt noch Xaragott. Okay. Und ich würde gerne damit im Trash anfangen, wenn wir nicht im Kampf sind. Also, wenn alle drin sind, weil sonst kommt er nicht rein. Ja, ich ist drin. Gut. Leitmeril, Erlerus, bitte. Ihr habt auch A's. Okay. Ich habe heute auch nicht eine riesengroße Zielsetzung, also dass wir jetzt, keine Ahnung, clearen oder so. Ich kenne die meisten von hier jetzt noch nicht. Und ich kann euch nur den Tipp geben, innerhalb der Woche auch mal miteinander zu spielen. Dann lernt ihr euch nämlich auch kennen und könnt auch ein bisschen Tipps geben vielleicht. Päuschen gibt es nach 3 und nach 6 Bossen. Aber auch immer nur eine kurze Zigarettenpause bzw. Pinkelpause. Ich habe ja auch eine Flasche rumstehen, also von dem her. Ja, Windeln hat man ja vielleicht auch noch, wer weiß.